Tod der Liebe von Dante Gabriel Rossetti aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Tod der Liebe von Dante Gabriel Rossetti. Ein Bild erschien vor mir, vom Traum belebt, das trug der Liebe Flügel und Panier. Zart war der Stoff und ins Gespinst verwebt, entseeltes Antlitz, Zug um Zug von dir. Wirres Getön, wie es sich im Revier der Grenzen zwischen Tag und Nacht erhebt, umbrauste mich und ließ mich Angst durchbebt, betäubten Sinnes und die Augen stier. Da folgte ihm ein zweiter und entbot, mich näher zu des Bannerträgers Stab, und da ich zitternd mich dahin begab, berührte er mit einem Finger sacht den, der die Liebe war, und sprach, hab Acht, kein Odem ist in ihm, ich bin der Tod. Ende von Tod der Liebe von Dante Gabriel Rossetti.